Bist du katholisch oder evangelisch? Haben wir uns früher auf dem Schulhof in der Grundschule in meiner Mittelstadt im Ruhrgebiet gegenseitig gefragt. Und jedes Mal musste ich sagen, nichts. So wie ich hunderte weitere Male nichts geantwortet habe, wenn man mir die Frage stellte, was meine Eltern arbeiteten. Diese Antwort warf die Fragenden aus ihrer gewohnten Bahn, egal ob es um Religion ging oder um Arbeit. Meine Grundschulfreundinnen sahen mich an und wussten nicht, wie das gehen soll. Nichts. Wenn du nicht getauft bist, hast du dann überhaupt einen Namen? Fragten sie. Genau wie ich heute manchmal gefragt werde, wenn ihre Eltern nicht arbeiten, wovon haben sie denn dann gelebt? Ich kann diese Nachfragen, diese großen Augen und ungläubigen Blicke niemandem übel nehmen. Denn wir haben gelernt, uns vor dem Nichts zu fürchten. Wie sich das Denken einer Gesellschaft und der darin befindlichen Individuen wandelt und wovon es beeinflusst wird, ist nicht ganz leicht nachzuvollziehen. Vor allem nicht, wenn sich der Wandel über Jahrhunderte vollzieht. Es gibt nicht eine Wahrheit oder eine richtige Antwort, denn es geht ja um Menschen und nicht um Mathematik. Aber ich glaube, dass sich vieles über den Blick der Gesellschaft auf die Arbeitslosen verstehen lässt, indem man sich die Geschichten von vier Männern und die Umstände ihrer Zeit anschaut. Martin Luther, Johannes Calvin, Benjamin Franklin und James Watt.